Kundgabe 3360. Empfangen durch Bertha Dudde am 8. und 9.12.1944. Werkzeug Gottes bedingt völlige Unterwerfung und Hingabe an Gott. Wem die Gnade verliehen ist, aufklärend tätig sein zu können, der steht auch in einem Dienstverhältnis zu Gott. Das heißt, er hat sich ihm aus freiem Willen angetragen und ist angenommen worden. Und darum wird er nun auch von Gott selbst für seinen Dienst vorbereitet. Der Wille des Menschen muss also vorerst tätig geworden sein. Folglich ist es keine willkürliche Bevorzugung eines Menschen von Gott, sondern eine Auswirkung des freien Willens, der gepaart ist mit dienender Nächstenliebe. Es wird den Menschen dadurch ein Beweis gegeben, was der rechte Wille und Liebeswirken vermag, welche Kraft durch beides zur Auslösung kommt und wie offensichtlich Gott sich äußert, so der Mensch die innige Verbindung mit ihm herstellt. Es muss ein bewusstes ihm dienen wollen bekundet werden. Es muss der Mensch völlig seinen Willen unter den Willen Gottes stellen. Er muss sich ihm hingeben mit Leib und Seele. Dann erst kann Gott wirken durch ihn. Also es können Dinge vollbracht werden, die scheinbar über menschliche Fähigkeiten hinausragen. Gott dienen wollen ist die schönste und erfolgreichste Aufgabe auf Erden. Doch es gehört dazu die völlige Unterwerfung. Es muss der Mensch sich ziehen und lenken lassen. Er darf nichts eigenmächtig unternehmen. Er muss sich in die Hand Gottes geben und nur wollen, dass er zum Wohlgefallen Gottes lebe. Dann erfasset Gott ihn und sein Weg ist von Stund an vorgezeichnet. Es braucht der Mensch nicht mehr zu fürchten, falsch zu gehen, so er seinen Gott zugewandten Willen ihm bekundet hat, durch seinen Antrag, ihm dienen zu wollen. Ein Dienen in Liebe ist des Menschen Aufgabe auf Erden, und er kann dies zu jeder Zeit und an jedem Ort, in allen Lebensverhältnissen und allen Schöpfungswerken gegenüber. Und stellt er sich Gott zur Verfügung, so wird er zu einer großen dienenden Aufgabe zugelassen, zur seelischen Entwicklung des Menschen beizutragen. Er wird gleichsam als Werkzeug Gottes genützt, den Mitmenschen seinen Willen zu vermitteln. Doch es erfordert dieses Amt das Aufgeben des eigenen Willens. Denn es ist eine geistige Mission, die den starken Willen erfordert, das irdische Wohlleben, das heißt körperliche Begehren, aufzugeben und sich völlig geistig einzustellen. Und dieser Wille muss alle Widerstände überwinden und sich die Kraft ständig holen aus der innigen Verbindung mit Gott. So wie die Stärke eines solchen Willens nicht aufgebracht wird, ist er nicht geeignet für diesen Dienst. Gott aber weiß um den Willen des Menschen, um seine Fähigkeit und um das Nützen dieser aus freiem Antrieb. Und daher wird er die rechten Menschen mit seiner Gnade bedenken, für ihn auf Erden wirken zu können. Es muss tiefe Demut und ein starker Wille in dem vorherrschen, der auf Erden ihm dienen will, indem er sich die Erlösung des unfreien Geistigen zum Ziel setzt und im Gebet um Gottes Hilfe sein Werk in Angriff nimmt. Doch nur wenige tragen sich für diese Arbeit auf Erden Gott an. Und daher ist es eine außergewöhnliche Erscheinung, dass Gott einen Menschen selbst belehrt in einer Weise, die sein Wirken offensichtlich erkennbar werden lässt. Die Menschheit ist schon zu weit von Gott entfernt, als dass sie Verständnis dafür haben könnte, selbst wenn sie Gott noch dem Wort nach anerkennt und seine Allmacht und Liebe nicht in Abrede stellt. Aber so wie diese Allmacht und Liebe ein sichtbares Zeichen gibt, erkennt sie Gott nicht darin, sondern sie zweifelt es an, dass er sich offensichtlich äußert, und er ist für sie ein fernstehendes Wesen. Doch Gott will sich den Menschen nahe bringen. Er will sie davon in Kenntnis setzen, dass sie ihn täglich und stündlich zu spüren vermögen, wenn sie sich richtig zu ihm einstellen, wenn sie ihn suchen, und in Verbindung mit ihm zu treten begehren. Und er bedienet sich dazu eines willigen Erdenmenschen, der seine Nähe begehret hat und der den Mitmenschen nun den Beweis liefern soll und kann. Das und wie Gott sich äußert, wenn sich der Mensch ihm erschließt. Am Willen dessen selbst liegt es, ob er ihn zu erkennen vermag. Und um diesen Willen zu wandeln, so er noch Gott abgewandt ist, soll er belehrt werden. Er soll das Wissen um den Willen Gottes zugeleitet bekommen, um sich diesem dann freiwillig zu unterstellen. Denn dann erst vermag er die Nähe Gottes zu spüren. Und dann erst kann er Kraft empfangen zur seelischen Aufwärtsentwicklung. Da aber dies letztes Ziel des Menschen auf Erden ist und sie gleichzeitig völligen Zusammenschluss mit Gott bedeutet, muss einmal der Anfang gemacht werden. Es muss das Verlangen im Menschen rege werden, sich Gott anzuschließen. Doch erweckt wird dieses Verlangen erst, wenn der Mensch Gott als die Liebe erkennt, und dies wieder ist die Folge eigenen Liebewirkens. Da aber der Mensch zu Anfang seiner Verkörperung bar ist, jeder Erkenntnis, so muss ihm diese erst vermittelt werden. Also es müssen ihm die göttlichen Gebote als erstes gelehrt werden, auf dass er dann, durch das Erfüllen derer, in einen Zustand sich versetzt, der ihm die Annäherung an Gott einträgt. Es muss der Glaube an Gott in ihm lebendig werden. Und darum offenbaret Gott sich den Menschen immer und immer wieder, er gibt ihnen Beweise seiner Liebe, Macht und Weisheit. Doch es ist dies nur möglich durch Menschen, um den Glauben nicht zu erzwingen. Es ist dies nur möglich durch Menschen, die ihm nicht mehr Widerstand leisten, sondern ihm ganz ergeben sind. Diese nützet er, indem er sich ihrer bedient, um sich allen Menschen nahe zu bringen. Der Mensch selbst ist nur ein Werkzeug Gottes, durch den sein Wille zum Ausdruck kommt. Dass er aber von Gott als Werkzeug genützet wird, ist die Folge seiner gänzlichen Hingabe an ihn. Wider seinen Willen wird er niemals zu einer solchen Aufgabe herangezogen werden, denn er steht inmitten eines Gnadenstromes, dessen Zufluss aber sein Öffnen bedingt, ansonsten ihm die Gnade in diesem Maß nicht zugeführt werden könnte. Gott benötigt wohl Diener auf Erden, doch sie müssen freiwillig ihm zu dienen bereit sein. Nur dann sind sie als Werkzeug tauglich, und ihr Wirken auf Erden wird erfolgreich sein. Es ist kein geistiger Zwang, der auf jene Diener ausgeübt wird von Seiten Gottes, sondern es müssen jene durch ihren Willen selbst den Beweis erbringen, zu welcher Kraft und Weisheit der Mensch gelangen kann, der Gott seinen Willen hingibt und ungemessen Gnade von ihm entgegennimmt. Er soll für die Mitmenschen ein Beispiel sein, das ihnen zur Anregung dienen soll. Denn dann erst entwickeln sie sich zur Höhe, wenn sie ihre Seelenarbeit beginnen mit der Aufgabe des eigenen Willens, wenn sie Gott vollbewusst anstreben, indem sie seine Gebote erfüllen. Dann werden auch sie die Kraft verspüren, sie werden Gott erkennen und lieben lernen und ihr Ziel auf Erden erreichen, den Zusammenschluss mit Gott zu finden, wie es ihre Bestimmung ist. Amen.